besser. Schade, war noch ein bisschen hoch. Sonst fand ich ihn wesentlich leichter und wesentlich besser. Weil ich mit dem anderen ja ziemlich weit, der Mitte, wenn der Ball ja hier liegt, so genau stehe. Das können Sie bei dem aber nicht machen. So. Das geht nicht. Und jetzt habe ich das mit dem genauso gemacht und das geht mit dem Greifen nicht. Da waren Sie verkrampft worden, ganz genau. Ja, das ist ein Fehler. Mal ganz locker hängen lassen. Ganz locker. Ja. Ja, ganz genau. Und jetzt locker fallen lassen. Aufs rechte Bein mit dem Gewicht. Durch den Bein. Und. Das war da. Sie kriegen das nicht hin, dass die Arme nach vorne gehen. Sie das versuchen war eigentlich, ja, weil sie versuchen eigentlich unter den Ball zu kommen. Lassen Sie laufen vorne. Ganz genau. Das ist gut. Ja, das ist doch gut. Ganz genau. Mehr brauchen Sie nicht zu machen. Und jetzt drehen und laufen lassen. Vorne. Arme lang. Sie stehen. Gucken Sie. Stopp. Gucken Sie, wo Sie stehen. Sie stehen fast 100% auf dem falschen Fuß. Das ist eine todbringende Bewegung. Die geht nicht. Die funktioniert gar nicht. Also dieses Hintenbleiben funktioniert gar nicht. Wenn Sie so lange auf dem rechten Fuß, auf dem linken Fuß stehen bleiben, das funktioniert nicht. Da müssen Sie schon rübergehen. Da müssen Sie wirklich jetzt wieder mehr dran tun, nach vorne zu gehen. So, und jetzt aber rüber.